Das Internationale Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Jong-il wurde am 15. November gebildet. An der Veranstaltung zur Bildung des Komitees nahmen die Leiter des Internationalen Vereins der Juche-Ideologie und Songun-Politik-Studiengesellschaften in Osteuropa und Zentralasien und der Juche-Ideologie-Studienorganisationen von Russland, der Ukraine, Weißrussland, Kasachstan und Moldova sowie dem Massen teil. Das indische Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Jong-il wurde am 14. November in Neu-Delhi, das britische Gedenkkomitee am 16. November in London, die Gedenkkomitees für Genossen Kim Jong-il am 14. November in der KP Deutschlands und der Deutschen Studiengruppe für koreanische Kultur gebildet. Das rumänische und das pakistanische nationale Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il wurden jeweils am 14. und 16. November gegründet.